نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser unterrichtes Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Riyad al-Salihin von Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Und das letzte, was wir behandelt haben, war, barakallahu fikum, Kapitel 3, 10. Und zwar Bab fi bayani kathrati turuqi al-khayr. Fi bayani kathrati turuqi al-khayr. Aufzählung mehrerer Wege zu Wohltätigkeiten. Und heute machen wir die Mita'ala weiter. طيب الحديث الثالث والعشرين بعد المئة. الحديث الثالث والعشرين بعد المئة. كذلك بارك الله فيكم عن أبي ذر رضوان الله عليه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه أن المؤمن لا ينظر إلى الخير ولو كان شيئا يسيرا، لا ينظر إليه على أنه صغير، وإنما يرى فيه أمرا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأمرا يزيد من حسناته ويقربه ويكون طريقا له إلى الجنة. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، فيه حث على فعل الخير وعلى فعل المعروف ولو كان هذا المعروف شيئا يسيرا قليلا، حتى لو كان شيئا يسيرا قليلا. فمن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني أن تطلق وجهك، أن تبتسم في وجه أخيك. فإذا لقيت أخاك بوجه عبوس فهذا ليس من الخير وليس من المعروف، ولكن أن تلقاه بوجه وجه طريق هذا من المعروف ومن الخير. أي دائما بارك الله فيكم ينظر الإنسان إلى الخير ولو كان هذا الخير شيئا يسيرا جدا. يعني ما الذي سيؤثر عليك إذا ابتسمت في وجه أخيك؟ بالعكس، هذه ابتسامة في وجه الأخ صدقة. فذلك لو أطلق الإنسان الوجه لما يرى أخاه فسبحان الله. بارك الله فيكم. أخ فن أبو ذر إبليفة دي إبليفة رمجز بأوش هندت أنا نزانسك أبو ذر إبليفة دس دي قفيت صلى الله عليه وسلم تو إيم ساكتل فأخت نيمالز أخ نور دي كلينست كلينيكايت أين غوتن تا سوغا دان برودر مت أين فرليخين جزيخ تو تريفن zählt, das heißt zählt als gute Tat. Das Hadith ist bei Imam Muslim. Man sollte die Taten, wenn sie auch klein angesehen werden, wenn man denkt, diese Tat ist so einfach, man sollte das überhaupt nicht verachten, oder man sollte niemals denken, dass eine kleine gute Tat keinen Wert hat. Alles, was man von guten Taten tut, zählt. Und wenn das auch klein ist. Unter anderem hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel gegeben. Und zwar, dass man den Bruder mit einem fröhlichen Gesicht trifft. Also, dass man lächelt ins Gesicht vom Bruder, wenn man den Bruder trifft. Und das ist eine Tat oder eine Handlung, die sehr einfach ist. Das braucht von uns nicht viel, das braucht keine Kraft. Ein Lächeln oder fröhliches Gesicht zeigen, wenn man andere trifft. Und deshalb, barakallahu fikum, hier gibt es die Anweisung vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Gutes zu tun, wenn das Gute auch so leicht angesehen wird und so leicht ist, wie zum Beispiel Lächeln im Gesicht von einem Muslim oder dass man einen Muslim mit einem fröhlichen Gesicht. Das geht nicht nur über Muslime in diesem Zusammenhang, auch über andere Mitmenschen sollte man immer fröhliches Gesicht zeigen. Wallahu ta'ala alam wa alam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن المنكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زح نفسه عن النار هذه رواية الإمام مسلم هذه رواية الإمام مسلم إذا بارك الله فيكم كل يوم تطلع فيه الشمس على كل عظم السلامي هو العظم الصغير الإنسان أو المفصل الصغير كل شيء هو السلامي هذا جزء من الأصبع هذا يسمى سلامي الإصبع فعلى كل سلامي على كل عظم صغير كل يوم تطلع فيه الشمس يجب على المسلم أن يأتي بصدقة يجب أن يأتي بخير بعمل حسن يعدل بين الاثنين في قضية فهذه صدقة أن يعدل أن يعين الرجل في دابة يعني إنسان يريد أن يركب الدابة تعرفوا يا أخو بارك الله فيكم من الحصان أو الجمل يعني مرتفع وأحيانا ما يستطيع الإنسان مباشرة يصعد فيحتاج مساعدة فالإنسان يعينه صدقة أو هو فوق الحصان أو فوق المركوب فيرفع له متاعه يعني يعطيه شيء كذلك صدقة الكلمة الطيبة صدقة كل خطوة يمشيها الإنسان إلى الصلاة كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة يميت الأذى عن الطريق يعني شيء يؤذي الناس صدق هذه رواية البخاري ومسلم أما رواية مسلم فأن الإنسان خلق على 360 عظم مفصل تكبيرة صدقة تحميدة صدقة تهليلة يعني لا إله إلا الله صدقة تسبيحة سبحان الله صدقة استغفار صدقة سن يزيل حجر عن الطريق عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس صدقة يا معروفين عن منكر صدقة فإذا صاروا 360 فهذا قد زحزح، يعني إذا مات هذا الإنسان من هذا اليوم وقد فعل هذه الأمور وقد أتى ب360 هذا زحزح نفسه عن النار، يعني أبعد نفسه عن النار بهذه الأمور التي أداها لله سبحانه وتعالى. فيه حث، الحديث فيه حث على الخير، فيه حث على الخير ولو كان هذا الخير شيء يسير، يعني الإنسان إذا قال استغفر الله من قلبه طبعا وليس باللسان فقط، إنسان قال الحمد لله سبحان الله، هذه كلها فيها أجر عظيم، قد تكون بالنسبة لنا شيء يسير، شو قال سبحان الله، ولكن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يأخذ بكل كلمة شجرة في الجنة، غرس الجنة وكلمتان تملأان الميزان، تملأ ما بين السماوات والأرض. فكيف الإنسان لما يذكر الله وقلبه مطمئن؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك. أبو هريرة البليفة دست يكزنت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذاكته يدس كليت دس منشلشن كوربس مصدقة جيبن an jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht, wenn du Gerechtigkeit zwischen zwei Parteien stiftest, zwei Leuten stiftest, so zählt dies als Sadaqa. Jemandem zu helfen, sein Reittier zu besteigen, ist Sadaqa. Oder ihm beim Beladen seines Tieres zu helfen, ist Sadaqa. Ein freundliches Wort ist Sadaqa. Jeder Schritt, der zum Gebet führt, ist Sadaqa, oder zur Moschee führt, ist Sadaqa. Etwas vom Weg zu beseitigen, was ein Hindernis bildet, ist Sadaqa. Das wurde überliefert bei Bukhari Muslim. Nach Muslim überliefert die Mutter der Gläubigen Aisha, radiyallahu anha, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, dazu folgendes erzählt. Der Mensch ist mit 360 Gelenken erschaffen worden oder Knochen. Derjenige, der mit Wohltaten wie dem Aussprechen von Allahu Akbar, dem Ausdruck seiner Dankbarkeit Allah gegenüber, indem er Alhamdulillah sagt, dem bezeugen, dass es nur einen einzigen Anbetungswürdigeren gibt, indem er La ilaha illallah sagt, der Verherrlichung Allahs mit den Worten Subhanallah, der Bitte um Vergebung mit den Worten Astaghfirullah, dem Besteigen, dem Beseitigen von störenden Hindernissen auf dem Weg seines Steine, Dornen, Gräten oder Hindernissen auf dem Weg seines Steine, Thronen, Kreten oder Knochen und dem Gebieten des Guten und dem Verwehren des Übels 360 erreicht, wird sich an diesem Tage vom Höllenfeuer entfernen. Das heißt, erstmal in diesem Hadith gibt es die Empfehlung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass man gute Taten begehen sollte. Und dass man immer versucht, auch guten Taten, wenn sie auch klein erscheinen, dass man das verwirklicht und praktiziert im Leben. Wie hier diese Beispiele. Aber wichtig in diesem Hadith ist, und das haben wir schon erklärt in einer früheren Überlieferung, dass der Mensch sozusagen Skelett von einem Menschen weist, 360 Knochen oder Gelenke auf. Und man muss Dankbarkeit zeigen, indem man für jedes Knochen und Gelenk, was man hat, eine gute Tat jeden Tag begeht. In der Überlieferung, was wir von Abu Dhar gehabt haben, haben wir erzählt, dass es genug für diese 360 Sadaqa, was man erbringen muss jeden Tag, dass man zwei Raka'a betet von Salat al-Duha. Hier, barakallahu fikum, wird das anders erzählt. Und zwar, hier, gutes Stiften zwischen zwei Leuten, oder dass man zwischen ihnen mit Gerechtigkeit richtet. Das ist auch Sadaqa. Dass man jemandem beim Besteigen des Reittieres hilft, das ist auch Sadaqa. Ihr wisst, Reittier ist sozusagen groß und das ist hoch. Und da sollte man so springen. Und wenn man etwas hat, da kann man nicht richtig springen, da braucht man Hilfe. Und wenn du jemandem dabei hilfst, dann bekommst du dafür Sadaqa, dann bekommst du dafür eine gute Tat geschrieben. Und wenn eine Person auf dem Rad auf Reittier ist und du unterstützt diese Person, indem du diese Person etwas zum Beispiel gibst von was man mittragen möchte, nicht dass die Person jetzt aussteigt und extra nochmal einsteigt, deshalb Barakallahu fikum, bekommt man dafür auch Sadaqa. Wenn man einen Schritt zum Guten oder hier speziell zum Gebet in die Moschee macht, dann bekommt man mit jedem Schritt ein Sadaqa. Und wenn jemand Hindernisse aus dem Weg macht, das wird, wenn Hindernis ist auf dem Weg, dann machst du das bei der Seite, dann bekommt man dafür Sadaqa. In der Überlieferung von Aisha wird das deutlicher, indem der Prophet Muhammad s.a.w. das erwähnte, die 360 Knochen oder Gelenke, dass man Allahu Akbar sagt, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah, Astaghfirullah. Das sind alle, jedes Wort, wenn man das sagt, bekommt man Sadaqa. Ist das groß, ist das, ich meine, schwer, dass man Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar sagt? Nein, das ist einfach, aber das sollte vom Herzen kommen, wenn man das sagt, nicht nur Zunge. Da bekommt man eine gute Tat geschrieben. Wenn man einen Stein aus dem Weg räumt oder Dorn, Knochen, dann bekommt man immer dafür, barakallahu fikum, gute Tat geschrieben. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Wenn man das so macht, das wird jeden Tag 360 Sadaqa bekommt, dann wird man an diesem Tag die Nacht erreichen und man hat sich sozusagen von der Hölle gerettet, indem man von der Hölle entfernt wird. Deshalb ist es sehr wichtig, gute Taten für Allah subhanahu wa ta'ala zu versuchen, wenn die auch nicht so groß erscheinen. كذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. يعني من ذهب أول النهار مثل الذي يذهب إلى المسجد لصلاة الصبح. والرواح هو يطلق على ما بعد الزوال، يعني بعد الظهر، عند الظهر، مثل الذهاب إلى صلاة الظهر للعصر. وقد يطلق الرواح على الذهاب، يعني من ذهب، ومن غدا إلى المسجد أو راح. فهذا بارك الله فيكم يطلق على الذهاب والإياب والعودة. ظهر الحديث أنه من غدا إلى المسجد أو راح، سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لشيء من مقاصد الخير، فالله يكتب له في الجنة نزلا. والنزل هو ما يقدم للضيف من الطعام على وجه الإكرام ونحوه، يعني لما يأتيك ضيف. ففي هذا الحديث إثبات الأجر العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخره، وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب العظيم الجزيل. Abu Huraira überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wer immer zum Gebet in die Moschee geht, ob morgens oder abends, für den bereitet Allah im Paradies einen festlichen Empfang, wann und wo immer er eintrifft. Das heißt, es gibt für ihn Empfang, wie Empfang von den Gästen. Und wenn man Gäste empfängt, dann gibt man ihnen Essen und gibt man ihnen alle Möglichkeiten, dass sie sich wohlfühlen. Und das ist das Gleiche mit demjenigen, der früh in die Moschee geht oder abend in die Moschee geht. Der früh oder abend in die Moschee geht, das wird zum Frühgebet oder Nachmittagsgebet. Und diese Person geht in die Moschee, um zu beten oder um nach Wissen zu suchen, um Gutes zu tun überhaupt. Wenn man das macht, dann bekommt man von Allah subhanahu wa ta'ala einen großen oder bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala große Belohnung. Und das ist in diesem Zusammenhang, dass Allah subhanahu wa ta'ala für ihn ins Paradies oder im Paradies etwas vorbereitet, was normalerweise für die Gäste vorbereitet wird, vom Essen und von Bequemlichkeiten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Menschen großen Lohn für Handlungen, die nicht so groß auch sind, in die Moschee zu gehen, früh oder abend. Das ist doch leicht. Wenn man beten will, wenn man Gutes machen will, dann braucht man von Allah subhanahu wa ta'ala große Belohnung. وعن أبي هريرة كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه متفق عليه. الفرسن من البعير كالحافر من الدابة وربما استعير في الشاه. الفرسن بارك الله فيكم هو شوف الحافر الدابة فيه عظم فيه العظم وما فيه لحم كثير فالمرأة يعني تهدي أختها شيء ولو كان هذا فرسن الشاه اللي هو الشق أو العظم الذي يكون في حافر الدابة أو نستعير استعير للشاه استعير للشاه. ذاك الإنسان ما يحقر من المعروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر قالوا إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك هنا يهدي جيرانك منها يعني حتى المرق الذي يؤديه الإنسان للجار ينال عليه أجرا من الله سبحانه وتعالى. Das nächste Hadith, das auch von Abu Huraira. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allahs sagte, O muslimische Frauen, fühlt euch nicht so gering, um eurer Nachbarin selbst die kleinste Kleinigkeit zu schenken. Schenkt, was immer ihr schenken könnt, auch wenn dies nur der Fuß eines Schafes ist. Al-Firsan, dieser Fuß des Schafes, das ist eigentlich, wir kennen den Fuß von dem Schaf, oder normalerweise von Kamel. Und da gibt es dort wie ein Spalt zwischen zwei Knochen. Dieser Spalt hat ein bisschen Fleisch. Oder Knorpel ist das. Und das sagt gar nicht. Wenn eine Frau das kocht und ihrer Nachbarin schenkt, das ist auch gut. Das heißt, auch wenn die Sache so klein ist oder nicht so groß ist, dann ist das natürlich mit Lohn verbunden. Und der Muslim sollte, oder die Muslime sollten das versuchen. Abu Dharr radhiyallahu anhu fragte den Propheten, wenn er kocht, was soll er machen? Der Prophet Muhammad sagte ihm, Abu Dharr, wenn du kochst, dann mach viel Suppe mit dem Kochen, mit dem Fleisch. Und versuch mal, deine Nachbarn zu verschenken. Oder das wird, schick ihnen etwas von diesem Essen, von dieser Suppe, was du gekocht hast. Das ist auch eine gute Tat, die man macht. Und hier für die Frauen, ich meine, was ist jetzt? Das ist der Fuß einer Ziege oder eines Schafes. Also da kann man, es gibt kein Fleisch drin. Aber trotzdem ist es als Geschenk und das ist eine gute Tat, wenn man für Allah subhanahu wa ta'ala das macht. وكذلك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه البضع من 3 إلى 9 الشعبة القطعة الشعبة هي القطعة يعني الإيمان شيء وسبعون قطعة أو خصلة شعبة أو خصلة فأعلى هذه الخصال لا إله إلا الله وأدنى هذه الخصال إماتة الأذى عن الطريق يعني شيء حجر شوك زجاج إلى غير ذلك يماط عن الذي يؤذي المارين يماط عن الطريق فأي عمل بين هذين العملين بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق له فضل ومأجور عليه صاحبه إن كان لله سبحانه وتعالى وكذلك الحياء هو الأمر الذي يخجل الإنسان من فعله وهو حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل شيء يخجل منه فهذه صفة حميدة بارك الله فيكم كانت في النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا صلى الله عليه وسلم فالحياء صفة محمودة ولكن لا يستحى في الحق ولا يستحى من الحق لأن الله يقول والله لا يستحي من الحق لا يستحي من الحق لأنه الحق يصدع به وما فيه أن الإنسان يقول والله استحيت أصدع بالحق لا الحق يبقى حقا بارك الله فيكم على كل الأمر لي هنا مسألة الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أي أنه كل عمل خير ولو كان شيئا قليلا تعمله لله سبحانه وتعالى فهو من الإيمان والله سبحانه وتعالى يجازي عليه خير الجزاء وأفضل الجزاء أبو هريرة überliefert dass der Gesandte Allahs sagte es gibt 60 bis Die Überlieferung Barakallahu fikum ist bei Al-Bukhari Muslim. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari Muslim. Das auch von Abi Hurayra radhiyallahu anhu überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Iman besteht aus etwas und 70 oder etwas und 60 Zweige, Bereiche, Arten, Stufen, kann man so sagen. das höchste davon ist das Bestätigen von La ilaha illallah. Und die letzte davon ist, dass man Hindernis oder Schädling aus dem Wege räumt. Dass man Schädlinge oder Hindernisse aus dem Wege räumt. Und Scham oder sich zu schämen ist auch eine Stufe oder eine Eigenschaft, die zum Iman gehört. Etwas und 70 nennt man im Arabischen Bidr. Al-Bidr, das ist von 3 bis 9. Das ist entweder 63, 65, 67, von 3 bis 9. Das ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns in diesem Hadith erklärt, dass der Iman, dass die Handlungen des Imans nicht alle gleich sind, sondern es gibt etwas, was besser ist, was großartiger ist. Und es gibt auch alles gehört zum Iman. Aber es gibt stark und stärker, gut und besser. Und deshalb hier in diesem Hadith wird das klar erwähnt. Das Höchste ist bestätigen, praktizieren von La ilaha illallah. Weil das die Basis der Religion ist, La ilaha illallah. Man bezeugt und bestätigt, dass es nur einen einzigen Anbetungswürdigeren gibt und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Letzte von diesen Zweigen oder von diesen Bereichen ist, dass man Schädling oder Hindernis vom Weg von den Leuten ausräumt. Dazwischen La ilaha illallah und Imat gibt es sehr viele Taten und sehr viele Handlungen. Die gehören alle auch zum Glauben, zum Iman. Man könnte sagen, Iman ist Glaube, aber das ist nicht so wichtig. Aber trotzdem, wir sind gezwungen, dieses Wort zu benutzen. Auch barakallahu fikum, sich zu schämen oder Scham ist ein Bereich oder ist eine Eigenschaft von Iman. Das gehört zu diesem Zweigen. Barakallahu fikum von Iman. Schämen, das heißt nicht aber bei der Wahrheit. Schämen ist eine gute Eigenschaft, aber nicht bei der Wahrheit und nicht bei dem Recht. Man braucht sich hier nicht zu schämen. Nicht, dass man sich schämt, dann betet man nicht. Oder dass man sich schämt, dann fastet man nicht. Oder dass man sich schämt, dann macht man eine Sünde. Oder dass man sich schämt, dann sagt man nicht die Wahrheit. Das ist falsch in diesem Zusammenhang. Schämen, es ist gut und das gehört zu Iman, aber in der Wahrheit nicht. Was bedeutet in der Wahrheit nicht? Das bedeutet, du sollst deine Rechte nicht aufgeben, weil du dich schämst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur sagen. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها يعني الخف، فاستقت له به فسقته فغفر لها به. فسبحان الله، بارك الله فيكم، سبحان الله على هذا الحديث. طبعا جاء معنا في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني الجنة قريبة للإنسان، وعلى الإنسان أن يأتي بالخير ولو كان هذا الخير شيئا يسيرا. أخوة، كثير منا أحيانا ينظر إلى المسألة أقول شيء يعني ولا شيء هذا، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي يراه أو هذا العمل الذي يريده في تلك اللحظة هو العمل الذي يدخله الجنة، الإنسان ما يعلم. الحسنات والسيئات يوم القيامة ستوزن، وقد يكون هو هذا العمل الذي يعني إنسان عنده سيئات وعنده حسنات، وبهذا العمل الذي يقوم به الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة، ففي الميزان تكون هذه الحسنة التي ترجح كفة الخير عنده وكفة الحسنات، فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة مثل هذه الأمور حتى يحث الصحابة رضوان الله عليهم على العمل، ولو كان هذا العمل عملا يسيرا، ولو كان هذا العمل عملا قليلا، لأن الناس عموما دائما تريد الشيء الكبير وتنسى الشيء الصغير. ولكن بارك الله فيكم، نحن في ديننا الحمد لله رب العالمين عندنا لا شك أعمال أن أجرها عند الله عظيم، أعظم من غيرها، ولكن في أعمال أيضا يسيرة قد تدخل الإنسان الجنة، مثل هذا الحديث الذي علمناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمل تشكر الله سبحانه وتعالى به على نعمة الخير ونعمة الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يشكر لك ويدخل لك الجنة سبحانه وتعالى. طيب، هنا الحديث رجل يمشي اشتد به العطش، وانظروا بارك الله فيكم إلى هذه الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعلمنا مثل هذا الأمر، أن الرحمة حتى في الحيوان، إذا كانت الرحمة في الحيوان فكيف بالإنسان، كانت الرحمة في الحيوان فكيف بالإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجل يمشي بطريق، هذا الرجل لما مشى بالطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئر، فنزل البئر وشرب، فلما صعد رأى كلب، هذا الكلب يلهث يأكل الثرى، يعني يضع لسانه في التراب فقط يريد يشرب. فالرجل فكر قال إنه هذا بلغ منه العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل وملأ ماء بخفه وثم مسكه بفمه وصعد به وسقى الكلب، فالله سبحانه وتعالى غفر له وادخله الجنة. فالصحابة هنا لما سمعوا مثل هذا قالوا في البهائم أجر، حتى في البهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، يعني كل شيء حي، كل شيء عنده كبد، الكبد الرطبة هي التي تحتاج إلى الماء، هي التي تحتاج إلى الماء. لذلك هذه القصة فيها عبرة لأولي الألباب، وفي رواية أنها بغية من بغايا بغي بغية الزاني من بغايا بني إسرائيل. لما رأت الكلب نفس الشيء نزلت إلى البئر وسقت الكلب ثم هي شربت فغفر الله لها على الرغم أنها زاني. نسأل الله السلام. لذلك بارك الله فيكم الإنسان ما يحقر من المعروف شيئا ويحاول دائما أن يعمل بالمعروف ولا يضيع على نفسه الحسنات ولو كانت أشياء يراها صغيرة. أبو هريرة اتسيلته رضوان الله عليه دستيقزنت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتسيلته ein Mann verspürte, als er des Weges zog, großen Durst. Beim Erreichen eines Brunnens stieg er in diesen hinab, trank Wasser zu Genüge und stieg wieder hinauf. Da sah er einen Hund mit hängender Zunge, der vor lauter Durst Schlamm aufleckte. Der Mann sagte zu sich, dass der Hund den gleichen Durst verspüren müsse, den er selber wenig zuvor gehabt hatte. So stieg er nochmals in den Brunnen hinab, füllte seinen Lederstrumpf mit Wasser, stieg wieder hinauf, wobei er den Strumpf mit seinen Zähnen festhielt und gab dem Hund zu trinken. Allah schätzte die Tat dieses Mannes und vergab ihm seine Sünden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, O Gesandter Allahs, werden wir auch Belohnung für Freundlichkeit gegenüber jedem Freundlichkeit gegenüber Tieren belohnt? Antwortete, es gibt Belohnung für Freundlichkeit gegenüber jedem Lebewesen. In der Version von al-Bukhari endet der Hadith mit Allah dankte ihm sein Tun, vergab ihm seine Sünden und ließ ihn ins Paradies eingehen. Eine andere Version lautet, ein Hund umkreiste voller Durst den Rand eines Brunnens, als eine Prostituierte vom Volke Israel das Tier sah, ihren Lederstrumpf in den Brunnen hinabließ, etwa Wasser heraufzog und dem Hund zu trinken gab. Ihr wurde aufgrund dieser Tat vergeben. Man sollte diese Überlieferungen richtig verinnerlichen, weil das sehr, sehr wichtig auch für uns ist. Man sollte solche Überlieferungen im Kopf behalten, damit man andere davon erzählt. Damit man den Leuten sagt, schaut mal unsere Religion. Unser Prophet sagt, wenn du auch einem Tier gut behandelst, dann bekommst du dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird jede Lebewesen, jede Wesen, was Wasser braucht, jedes Wesen, was Wasser braucht. Und du machst diesem Lebewesen Gutes, dann ist das mit Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam hat seinen Gefährten davon erzählt, damit sie aufgemuntert werden, damit sie gute Taten begehen, damit sie jede Tat, die auch klein erscheint, für Allah subhanahu wa ta'ala tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeiht und vergibt, damit sie ins Paradies am Ende kommen. Und das ist ihr dieses Gleichnis, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat. Ein Mann hat Durst gehabt, großen Durst. Dieser Mann hat einen Brunnen gefunden. Dieser Mann stieg hinab, hat getrunken. Dann ist er dann stieg er hinauf. Und er sah einen Hund. Dieser Hund hat auch großen Durst gehabt. Und der Mann hat hier diese Barmherzigkeit im Herzen gespürt. Okay, das ist ein Hund, das ist ein Tier, aber trotzdem, das ist ein Lebewesen. Der Mann hat diese Barmherzigkeit im Herzen verspürt. Und dann hat er sich zu sich selber gesprochen. Oh, dieser Hund hat auch den gleichen Durst, was ich gehabt habe. Da sollte er handeln. Was soll er tun? Der Hund kann er nicht mit in den Brunnen nehmen. Aber dann hat er eine Idee gehabt. Er hat sein Huff, das bedeutet Lederstrumpf oder Ledersocke, er hat es ausgezogen und er hat es voll Wasser gemacht. Er hat das mit dem Mund festgehalten, damit er aufsteigen kann oder hinaufsteigen kann, als er im Brunnen dann wieder war. Und er hat diesem Hund zum Trinken gegeben. Durch diese Tat hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verziehen. Und hier sollte man aufpassen, es wird nicht jetzt nur durch diese Tat. Das heißt, man sollte mindestens die Grundlage von Iman haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Person ins Paradies gebracht. Deshalb sollte man aufpassen. Ich meine, manche Leute sehen bestimmte Taten als klein, sagen, ach, ich brauche das nicht zu machen. Es kann sein, dass diese Tat dich ins Paradies bringt. Durch Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn die Waage gestellt wird, du brauchst eine gute Tat und das wäre diese Tat, was du gebraucht hast. Die Sahaba haben den Propheten gefragt dann, auch für die Tiere, wenn man Tiere gut behandelt, bekommt man Ajr, bekommt man Lohn, der sagte er. In der anderen Überlieferung, die war eine Hure von Volk Israel und sie hat dem Hund zum Trinken gegeben, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala dieser Frau verziehen und sie kommt ins Paradies durch diese gute Tat, was sie für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat und getan hat. So, barakallahu fikum nochmal. Man sollte immer versuchen, gute Taten für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Und man sollte immer versuchen, auch wenn man etwas als klein sieht, wenn das gut ist, zu praktizieren, weil der Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala sehr groß ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. والحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا 17 ولا 14 بعد دقائق.